Es ist 14 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Lars Kosmeck, guten Tag. Strengere Regeln für Ungeimpfte in NRW ab morgen. EU will Marktmacht von Google und Facebook einschränken. Und das Wetter bewölkt etwas Regen, 9 Grad. Wegen der seit Wochen steigenden Corona-Zahlen gelten ab morgen in ganz NRW strengere Regeln. Menschen, die noch nicht geimpft sind, werden von weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen. Das hat NRW-Gesundheitsminister Laumann bestätigt. Mehr dazu aus dem Landtagsstudio von Klaas Büker. Im gesamten Freizeitbereich gilt ab morgen 2G. Das heißt, nur noch Geimpfte und Genesene können zum Beispiel Restaurants, Weihnachtsmärkte, Kinos oder Tierparks besuchen. In Bars, Discos und bei Karnevalsveranstaltungen gilt sogar 2G+. Da ist zusätzlich noch ein negativer Corona-Test erforderlich. Ausnahmen gibt es beim Friseur, bei Trauungen und Beerdigungen. Dort dürfen auch Ungeimpfte hin, sofern sie einen negativen Corona-Test vorlegen können. Die 3G-Regel gilt außerdem auf der Arbeit. Für NRW-Gesundheitsminister Laumann sind die scharfen Regeln absolut gerechtfertigt. Die Lage in den Krankenhäusern sei ernst. Man habe es mit einer Pandemie der Ungeimpften zu tun. Eine Mehrheit in Deutschland hält einen neuen Lockdown über Weihnachten für wahrscheinlich. 71% der Befragten gehen davon aus, zeigt eine YouGov-Umfrage. Demnach antworteten auf die Frage, ob ein Lockdown zu dieser Zeit folgen wird, 25% der Befragten mit Ja, 46% sagten eher Ja. 5% antworteten Nein, 17% mit eher Nein. Das EU-Covid-Zertifikat für freies Reisen muss nach Ansicht von Europastaatsminister Roth mit Blick auf Boosterimpfungen angepasst werden. Hier müsse man nachsteuern, sagte Roth vor einem Ministertreffen in Brüssel. Auch andere EU-Länder zeigen sich offen dafür, die Absprachen für das einheitliche Impfzertifikat der EU zu aktualisieren. Sarah Geiser, die berichtet. Europastaatsminister Roth sagt, angesichts der Erkenntnis, dass Boosterimpfungen den Schutz gegen Covid-19 deutlich erhöhen, stelle sich die Frage, wie lange die Impfnachweise gültig sein sollen. In einigen EU-Ländern ist die Gültigkeit des Covid-Zertifikats schon beschränkt. Zum Beispiel müssen vor allem ältere Menschen in Frankreich und Griechenland damit rechnen, dass ihr Impfnachweis in Zukunft nicht mehr gültig ist, wenn sie keine dritte Spritze erhalten haben. Hier in Brüssel sollen diese Woche neue Empfehlungen vorgelegt werden, wie mit den Boosterimpfungen mit Blick auf die Reisefreiheit in der EU umgegangen werden soll. Google und Facebook drohen schärfere Auflagen durch die EU. Im Europaparlament soll ein Gesetzesvorschlag gegen die Marktmacht großer Technikkonzerne noch einmal verschärft werden. Unter anderem sollen Messenger-Dienste wie WhatsApp für die Kommunikation mit anderen Diensten geöffnet werden. Außerdem sollen die Vorgaben für gezielte Werbung verschärft und die Strafen bei Verstößen erhöht werden. Bis zu 20% des Jahresumsatzes sollen verhängt werden können. Verbraucherschützer loben die Vorschläge. Mitte nächsten Monats soll im Parlament abgestimmt werden. Und das waren die Nachrichten mit Lars Kosmel. Das Wetter. Am Nachmittag weiter meist stark bewölkt, teils auch Auflockerungen, nur vereinzelt noch etwas Regen. Höchstwerte 6 bis 9 Grad. In der Nacht geht es runter auf 0 bis 4 Grad. NRW Verkehr. Die Staus ab 8 Minuten Zeitverlust. A3 Köln-Frankfurt zwischen Rösrath und Lohmar 3 Kilometer 8 Minuten. A30 Osnabrück-Rheine zwischen Osnabrück-Hellern und Lotte-Osnabrück 3 Kilometer 9 Minuten. A31 Gronau-Oberhausen zwischen Schermbeck und Dorsten 3 Kilometer 11 Minuten. Die 33 Bielefeld-Brilon zwischen Paderborn-Sennelager und Elsen 3 Kilometer 15 Minuten. A40 Dortmund-Essen zwischen Dortmund-West und Lütken-Dortmund 4 Kilometer 13 Minuten. A44 Kassel-Dortmund zwischen Soest-Ost und Berl-Süd 4 Kilometer 14 Minuten. Und A61 Mönchengladbach-Koblenz zwischen Kreuz-Meckenheim und Grafschaft-Ringen 4 Kilometer 12 Minuten mehr. Gute Fahrt. Radio Neandertal am Nachmittag. Und das mit Andreas Grunwald. Schönen Dienstag. Wir starten in den Nachmittag mit einer richtig dicken Summe. Das sage ich nicht einfach so. Das ist wirklich so. Könnte sein, dass euer Portemonnaie auseinanderplatzt. Also, richtig dicke Summe. Jetzt garantiert in der nächsten Spielrunde mit dabei. 20.000 Euro. Versucht jetzt schnell noch, euch zu bewerben. Jetzt anrufen und gewinnen. Unsere landesweite Geldregen-Hotline 01379 36 5000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. Shadow in the dark, shadow in the dark. I know what you've been through. Trouble in your heart, trouble in your heart. When no one's ever been to. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Let me get to you. Every time you're down, lying on the ground. Let me lie with you. Let me be around. Let me be around. We all got our issues. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. just remember when the world no casino, 'cause the day we open up is the day we learn to love. Let me get to you. Sundown, but the stars come out. Come around, let me love you now. I want you to remember when the world. Santos, would I lie to you? Da würde ich sagen, ich würde euch niemals anlügen. Radio Neandertal. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Nein, nein, nein. Wo denkt ihr hin, Mensch? Hab gesagt, mit einer richtig dicken Summe starten wir rein. 20.000 Euro dabei in der nächsten Spielrunde. Und deswegen legen wir uns an dieser Stelle auch einfach mal fest. Dieses Geräusch hier mag keiner. Das ist der Blitz. Der Blitz, der ist total doof, aber der hat jetzt Pause, schlägt nicht vor 20.000 Euro ein. 20.000 Euro sind jetzt drin. Also holt euch die Kohle, geht ganz einfach. Ihr bewerbt euch über die 01379 36 5000. Das ist die Telefonnummer, die ihr wählen müsst. Das ist unsere landesweite Geldregen-Hotline. Kostet euch 50 Cent pro Anruf vom Festnetz, vom Handy ist es da deutlich mehr. Mitmachen und gewinnen, das geht ab 18 Jahren. Und alle Teilnahmebedingungen gibt es auch noch mal bei uns und natürlich hier auf unserer Homepage. Ich drück beide Daumen, viel Glück. Jetzt anrufen und gewinnen. Unsere landesweite Geldregen-Hotline 01379 36 5000. bei uns. Jonas Brothers, Who is in your head? Wir spielen die Hits im besten Mix. Radio Neandertal. You move like magic, you move like time. You hide your heart disguised. When you cry diamonds, yeah, they shine. But they blind my eyes. Now I hear the whispers every night, even when I'm dreaming. Now tell me, baby, what you ever mind? I wanna know. Danger, but I don't mind the way you talking with your eyes. You leave me broken, and I can't lie. It gets me every time. Die ganz aktuelle von den Jonas Brothers, Who's in Your Head? Radio Neandertal. Und die Corona-Zahlen, die steigen und steigen. Seit Wochen werden da jeden Tag neue Höchststände erreicht. NRW will jetzt gegensteuern. Gesundheitsminister Laumann, der hat vorhin einen Wellenbrecher vorgestellt. Klaas Bücker für uns im Landtagsstudio. Wie sieht der denn aus? Ja, im Prinzip werden ihn vor allem die Ungeimpften zu spüren bekommen. Sie werden ab morgen praktisch von weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen. Im gesamten Freizeitbereich gilt dann 2G. Das heißt, nur noch Geimpfte und Genesene können zum Beispiel Restaurants, Weihnachtsmärkte, Kinos oder Tierparks besuchen. In Bars, Discos und bei Karnevalsveranstaltungen gilt sogar 2G+. Da ist zusätzlich noch ein negativer Corona-Test erforderlich. Auch auf der Arbeit werden die Zügel angezogen. Da gilt ab morgen 3G. Alle Beschäftigten müssen ihren Impfstatus offenlegen. Ziel der ganzen Maßnahmen ist es, die Impfquote zu steigern und noch mehr Menschen zum Impfen zu bewegen. Okay, Laumanns Chef, also Ministerpräsident Wüst, schlägt in die gleiche Kerbe. Er kritisiert, dass es noch zu wenig Impfstellen gibt und fordert ja mehr Kreativität. Klaas, zum Beispiel? Ja, dass noch mehr Ärzte gegen Corona impfen, zum Beispiel Zahnärzte, aber auch Apotheker. Bisher impfen nämlich hauptsächlich Hausärzte, Kinderärzte und Frauenärzte, um mal ein paar rauszugreifen. Viele Kommunen haben außerdem eigene Impfstellen geschaffen, nachdem die großen Impfzentren ja geschlossen wurden. Aber da ist das Angebot noch überschaubar. Da muss jetzt mehr passieren, fordert Wüst. Wer jetzt den Knall nicht gehört habe, dem könne man nicht mehr helfen. Wüst hat sich heute Morgen das Drive-In-Impfzentrum an der Kölner Lanxess-Arena angeschaut. Da können pro Tag bis zu 15.000 Menschen gegen Corona geimpft werden. Ja, ihr habt es gehört. Also um die vierte Corona-Welle, die bisher auch die größte ist, zu brechen, greifen ab morgen neue scharfe Maßnahmen. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat sie vorhin angekündigt und Klaas Bücker hat sie uns vorgestellt. Vielen Dank dafür. Radio Neandertal.

got no hesitation. Have to deal with the tears. Feel the radiation of my feelings. I can give them a meaning, but I know that you're worth the risk. Can't keep moving back and forth. I go my way, you go yours. Lost in the middle of it all. Will things be the same when I come by? Don't forget you told me that you'll always pick up when I go. I take a love to go. It's everywhere. Take a left to go. EU. Hochwertige und günstige Terrassenüberdachungen aus Venlo. Kaufen Sie nicht ohne ein Angebot von uns. Buchen Sie noch heute Ihren Termin auf gartenlux.eu. Höffner, Höffner. Bei Höffner ist die ganze Woche lang Freitag. Black Friday Week. Zur Black Friday Week Mega-Schnäppchen bei Höffner sichern. Höffner schenkt Ihnen 20% auf Möbel und Küchen und zusätzlich 25% auf viele Artikel in allen Abteilungen on top. Aber nur diese Woche und nur bei Höffner. Mehr unter höffner.de. Gartenlux in Venlo. Black Friday Aktion mit unglaublichen 35% Rabatt und gratis Terrassenheizer beim Kauf einer Überdachung. Gültig bis 4. Dezember. Gartenlux.eu. Gut gelaunt und bestens informiert durch den Morgen. Vom Niederbergischen bis zum Rhein mit Jenny Duyé und Robin Lammershop. Jeden Morgen von 6 bis 10. So klingt zu Hause. Something to call my own.

In dicht besiedelten Bezirken Monheims wird der Sperrmüll bisher zu regelmäßigen Terminen abgeholt. Das funktioniere aber nicht gut, sagt die SPD. Zum Unmut von Anwohnern werde immer häufiger auch abseits der Termine Sperrmüll rausgestellt. Und diese Sperrmüllhaufen wachsen oft unkontrolliert weiter, weil immer mehr dazugestellt wird, heißt es. Teilweise werde auch schon Mülltourismus beobachtet. Ein Expertengutachten soll nun Möglichkeiten aufzeigen, wie die Stadt bereits vor der Entstehung von Müllhaufen agieren und vorbeugen kann. Das waren die Nachrichten mit Thomas Bertram. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Und das ist diesig und grau heute Nachmittag. Regen ist dabei, aber nicht sehr viel. Die Höchstwerte liegen heute um 6 Grad. Morgen gibt es dann auch viele Wolken. Es sieht aber weiter meistens trocken aus, damit bis zu 7 Grad. Das Radio Neandertal Stau-Update. Staus oder Störungen auf den Autobahnen liegen uns aktuell keine vor. Auch Blitzer sind aktuell nicht gemeldet. Solltet ihr aber etwas entdecken, Staus, Sperrungen, Blitzer, die Radio Neandertal Verkehrsverein ist kostenlos für euch. 0800 97 6 097 6. Gute Fahrt. You cut out of me and now I bleed internally, left it without you, and it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons, I lost my shit, you know I didn't mean. Take it back, so in the past is where we'll leave it. So there you go, oh. Can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me, and now I bleed internally, left it without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be. You go. I really wish that we could have got this right. So here I go. Oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out. Ist euer Radio Nummer 1 mit der Herbst-Hit-Garantie. Garantie. Radio Neandertal. Euer Herbst, eure Hits. Einfach am besten, haben wir nicht mehr so viele Probleme mit den ganzen Mücken. Wenn sich die Blätter wieder bunt färben und alles wunderschön ist, alles ist einfach viel farbenfroher. Die besten aktuellen Hits und die Songs, die zu eurem Leben einfach dazugehören. Radio Neandertal. Wir spielen die Hits im besten Mix. Und weiter geht's. Platinum and gold eyes, dancing catch your eye, you be mesmerized, oh.

volle Portion 80er mit Aha und Take on Me. Jetzt um 3:15. Radio Neandertal. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Na, Rainer Kallmund hat ja heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. 73 wird er. Und wer sich da jetzt eine riesen XXL-Geburtstagstorte mit 73 Kerzen aus Marzipan vorstellt, den muss ich leider enttäuschen. Rainer Kallmund hat ja total abgespeckt. Der ist kaum mehr wiederzuerkennen. Also gibt es vielleicht heute nur so einen kleinen Geburtstagsmuffin für ihn. Ach Mensch, wie traurig. Bei uns gibt es weiterhin aber das volle Tortenprogramm hier. Wir drehen den Geldregenhahn am liebsten so richtig voll auf Anschlag auf. Jetzt hoffentlich dann auch wieder, dass es der Fall ist bei Thomas Wagner im landesweiten Geldregenstudio. Ja, ich gebe mein Bestes hier mit Kerstin, die jetzt dran ist. Hallo Kerstin. Hallo. Ich störe dich gerade beim Brötchenessen. Bist du mittlerweile fertig, alles runtergekaut? Danke der Nachfrage, ja. Sehr gut. Du bist im Büro, was machst du da? Ich arbeite in der Buchhaltung. Okay, und da hat man mit vielen langweiligen Zahlen zu tun und muss ich deshalb das so ein bisschen versüßen, oder? Genau. Allerdings sind für mich die Zahlen nicht so langweilig. Okay. Oh, sondern sehr spannend. Ja, naja, spannend auch wieder nicht, aber ich arbeite gerne mit Ihnen. Dann hoffe ich mal, dass du mit unseren Zahlen im Geldregen hier gleich auch Erfolg haben wirst. Dann kennst du dich ja bestens eigentlich damit aus, ne? Hoffen wir es, ja. Lassen wir uns mal beide überraschen. Mit einem Gewinn aus dem Geldregen, mit einem möglichen Gewinn, was würdest du damit machen? Ich würde gerne in den Urlaub fahren. Dann wünsche ich dir viel Erfolg jetzt im Geldregen. 900 Euro. Weiter. 1.400 Euro. Weiter. 2.200 Euro. Weiter. 4.000 Euro. Weiter. 5.000 Euro. Stopp. Kerstin. Ja? Du hast gesagt, du jonglierst und arbeitest gerne mit Zahlen. Das hast du sehr erfolgreich hier gemacht gerade. Super, vielen, vielen Dank. 5.000 Euro für dich. Yeah, danke schön. Das wird ein schöner Urlaub, glaube ich, oder? Ich glaube auch, ja. Das hat die Kerstin doch sehr erfolgreich gemeistert hier mit 5.000 Euro. Ihr könnt es aber noch eine Runde besser machen. Wie wäre es denn mit 20.000 Euro? Die sind ja jetzt noch da. In dieser Runde wieder garantiert. Versucht euch zu bewerben. 01379 36 5000 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. 20.000 Euro. Garantiert. Hey, Brother.